Hallo? Stefan, Heinz Reich von FM4 La Boom Deluxe hier. Ja, Heinz Reich, servus. Wie geht's dir? Ich habe den Menschen gerade erzählt, dass du der warst, der vor 13 Jahren hier im Studio war, gemeinsam mit Riot Paul, und dass du damals so Werbungen in den Skigebieten verteilt hast. Machst du das immer noch? Ich mache das unter Anführungsstrichen immer noch, ja. Mittlerweile auf eigenem Risiko sozusagen. Aber ich bin im Einsatz, ja. Wir bauen Informationssysteme für Skigebiete meistens, ja. Super. Und was treibst du so als DJ eigentlich? Legst du hin und wieder noch auf? Es ist stark limitiert auf mein Wohnzimmer-DJ-Dasein. Aber wenn ich Gigs annehme, dann exklusiv und ganz schöne, gute nach wie vor. Schöne, gute. Wo findet man die? Zum Beispiel auf Dachterrassen oder nah beim See und so. Da muss alles zusammenpassen, dass ich ja sage. Okay. Du, und du hast uns einen Afro-Cosmic-Mix geschickt, was mir sehr, sehr gut gefällt. Legst du den Style immer auf oder was spielst du sonst so? Na, Fakt ist, ich habe im Lockdown angefangen, meine Afro-Cosmic-Sachen durchzusortieren. Und da waren so gute Stückchen dabei, dass ich den ein oder anderen Mix dann gleich rauslassen habe, ja. Du, und du hast geschrieben, du hast mittlerweile deinen Lebensmittelpunkt nach Südtirol verlegt. Wo und warum? Ich bin ein Stück südlich von Bozen, der Liebe wegen, und genieße es sehr, kann ich nur sagen. Wir sind mitten in den Apfelfeldern zu Hause und das ist wahnsinnig schön. Das klingt echt super. Liebe und Apfelfelder. Ja, hey, dann genießen wir jetzt mit einem leichten Apfelduft im Näschen deinen Afro-Cosmic-Mix. Danke, dass du ihn geschickt hast, und mach's gut. Liebe Grüße nach Südtirol. Danke vielmals, Heinz. Liebe Grüße nach Österreich und genieß den Mix. Some of that jazz for your mind. Some of that jazz for your heart. Some of that jazz for your soul. FM4 La Boom Deluxe. DJ Stepan in the Mix mit einem speziellen Afro-Cosmic Trip. I'm Thank you. Die Kunst ist, eine Intimität heraufzubeschwören. Und wenn das da ist, dann ist es Magic. FM4. Laboon Deluxe.